Zuerst fordere ich euch dazu auf, dass ihr für alle Menschen bittet, betet und Gott für sie dankt. Zweiter, ihr sollt auch für Könige und alle Mächtigen beten, damit wir ein ruhiges und friedliches Leben führen können, das Gott ehrt. Dritter, dieses Gebet ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, sehr, weil es seinem Willen entspricht. Vierter, er möchte nämlich, dass alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit über ihn vollständig erkennen. Fünfter, es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich den Menschen Jesus Christus. Sechster, er hat sich selbst als Lösegeld für alle Menschen hingegeben, was die Botschaft zur genau richtigen Zeit war. Siebter, für diese Botschaft wurde ich als Apostel und Lehrer eingesetzt, damit ich den Völkern den Glauben und die Wahrheit erkläre. Achter, ich möchte deshalb, dass die Männer an jedem Ort beten und dabei ihre Hände ohne Zorn oder Streit zu Gott heben. Neunter, auch die Frauen sollen sich angemessen und bescheiden kleiden, anstatt sich mit teurem Schmuck oder aufwendigen Frisuren zu schmücken. Zehnter, stattdessen sollten sie durch gute Taten auffallen, wie es für Frauen, die Gott dienen, richtig und angemessen ist. Elfter, eine Frau soll während des Unterrichts ruhig zuhören und sich dabei bereitwillig unterordnen. Zwölfter, ich erlaube einer Frau nicht, die Männer zu lehren oder über sie zu bestimmen, sondern sie soll sich ruhig verhalten. Dreizehnter, der Grund dafür ist, dass Adam zuerst von Gott geschaffen wurde und erst danach Eva entstand. 14. Außerdem wurde nicht Adam zuerst getäuscht, sondern die Frau ließ sich verführen und übertrat dadurch Gottes Gebot. 15. Sie wird jedoch gerettet werden, während sie Kinder bekommt, sofern sie weiterhin mit Liebe, Glauben und Selbstbeherrschung lebt.